Und am Anfang ist es Tobias P.M. Schneid. Von ihm hören wir Amade, Trio für Violine, Violoncello und Klavier Nummer 3. Es spielen Mariko Umay, Violine, Johannes Gutfleisch, Violoncello und Konstantin Lukinov, Klavier. Thank you. Thank you. Ein Werk von Tobias P.M. Schneid hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Amadee, sein Klaviertrio Nummer 3. Gespielt von Mariko Umay, Violine, Johannes Gutfleisch, Violoncello und Konstantin Lukinov, Klavier. Aufgenommen letztes Jahr in Neumarkt in der Oberpfalz im historischen Reitstadel. Heinz Winbeck ist unser nächster Komponist. Wir hören von ihm »Denk ich an Haydn«, drei Fragmente für Orchester. Das ist in diesem Fall das Städtische Orchester Solingen unter Leitung von Bernhard Lang. Thank you. Thank you. Denk ich an Haydn. Drei Fragmente für Orchester von Heinz Winbeck. Hier gespielt im Concerto Bavarese auf Bayern 2 vom Städtischen Orchester Solingen unter Leitung von Bernhard Lang. Ins Ungewisse wagen wir uns jetzt vor mit Musik von Christoph Johannes Weiß, Into the Uncertain, eine Kammersinfonie. Es spielt das Ensemble Der gelbe Klang unter Leitung von Armando Merino. Thank you. Thank you. Into the Uncertain, eine Kammersinfonie von Christoph Johannes Weiß, die hier für uns das Ensemble Der gelbe Klang gespielt hat, unter Leitung von Armando Merino. Eine Aufnahme, die 2021 im Stadttheater Amberg entstanden ist. Mit Ines Lüttke geht's weiter im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Sie hat 6 Lieder nach Heinrich Heine und Nikolaus Lenau vertont unter dem Titel »Dein Gedenken«. Die 6 Lieder haben die Titel »An die Melancholie«, »Schilflied«, »Im Mondenglanze«, »Frage nicht«, »Es träumte mir« und »Schilflied nochmal«. Hier sind Judith Ahrens, Christoph Doms und Peter Marino. Strahlend Himmel das Läuten und das Beten. Wisst, wird nicht den Städten frommen. Denn was einmal verloren ist, das kann nicht Schnee. Thank you. Dein Gedenken. Sechs Lieder nach Heinrich Heine und Nikolaus Lenau von Ines Lüdke. Gesungen von Judith Ahrens und Christoph Doms, am Klavier begleitet von Peter Marino. Das letzte Werk heute Nacht im Concerto Bavarese auf Bayern 2 ist von Stefan Hippe, Moeb für Akkordeonorchester. Stefan Hippe leitet in dieser Aufnahme das Nürnberger Akkordeonorchester. Thank you. Thank you. Das Nürnberger Akkordeonorchester unter der Leitung von Stefan Hippe. Das war auch ein Werk von Stefan Hippe, nämlich Moeb für Akkordeonorchester. Aufgenommen in der Meistersingerhalle in Nürnberg 1996.